Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Substance von Coralie Fajar. Ja, damit endlich mal wieder zurück. Ich glaube, ich sage das jedes Mal. Das ist der Running Gag. Das ist genau wie dieses Mal im Angebot. Es gibt so ein paar Catchphrases. So ist auch eine Catchphrase. Endlich mal wieder eine Folge. Weil es immer seltener der Fall ist, dass ich über den Film reden will. Das heißt nicht, dass es keine guten Filme gibt, sondern einfach, dass es halt Filme gibt, wo ich sage, okay, die entweder verpasse ich natürlich auch Sachen, die ich sehen wollte und habe das nicht hingekriegt, die zu gucken. Ich glaube, ich habe das vielleicht sogar in der letzten Folge erwähnt. Ich bin nicht sicher. Ich wollte zum Beispiel Megalopolis wirklich gerne sehen von Francis Ford Coppola, weil ich, ja, so zynisch das jetzt klingt oder so destruktiv, ich gehe davon aus, es ist der letzte Film, den dieser Filmemacher machen wird. Und ich bin jetzt nicht mal ein krasser Coppola-Ultra, aber es ist halt jemand, wo ich sage, okay, er hat die Filmgeschichte absolut geprägt. Und ja, ich habe nie es geschafft, den Film von Coppola im Kino zu sehen in meiner Lebenszeit, weil er auch einfach seit längerer Zeit nichts mehr wirklich macht. Und deswegen hat mich das sehr geärgert, dass ich das jetzt tatsächlich auch nicht geschafft habe, Megalopolis zu gucken. Es fiel bei mir terminlich einfach blöd rein. Das war so ein Zwei-Wochen-Fenster, wo es einfach schwer war, ins Kino zu gehen. Und dann ist dieser Film leider ja finanziell extrem gefloppt. Und ich sage leider da jetzt völlig wertfrei, ob der Film gut oder schlecht war. Für mich nur leider, weil das heißt natürlich, wenn ein Film sehr, sehr, sehr extrem floppt, dann wird er nicht lange gespielt. Und so habe ich ihn einfach im Kino nicht mehr wirklich erwischt. Und ja, ärgert mich in dem Sinne. Und dazu hätte ich wahrscheinlich eine Folge gemacht, weil ich mir einfach denke, das ist ein Film, der eine gewisse Kontroverse hatte im Sinne von, ist der gut, ist der schlecht, ist er so schlecht, dass er schon wieder gut ist oder schafft er dieses Level aber auch nicht. Und ja, ich glaube, da wäre viel Redebedarf gewesen. Generell mache ich ja keine Folgen zu Filmen, wo ich davon ausgehe, dass sie schlecht sind. Dieses Hate-Watching, das kann man vielleicht im Privaten betreiben und es gibt im Internet viele Quellen dazu, wo man sich das auch reinziehen kann, wo Leute genau damit Content machen, wie das ja dieses schöne Unwort, ja, wo es einfach nur darum geht, einfach Sachen schlecht zu finden. Ja, wie gesagt, mache ich nicht, habe ich, glaube ich, immer wieder mal gesagt. Das Einzige, wo bei mir Folgen entstehen über Sachen, ja, wo ich dann auch nicht positiv über diese Filme rede oder diese Medienerzeugnisse im weitesten Sinne, weil wir ja auch ganz selten mal hier und da TV- und Streaming-Sachen machen. Genau, es entstehen dazu nur negative Folgen, wenn ich eigentlich gehofft hatte, dass es extrem gut wird und hohe Erwartungen hatte und ja, das dann leider sich als absolut gegenteilig herausgestellt hat. Also es gibt da wirklich nur wenig Folgen insgesamt, würde ich sagen, wo ich wirklich vorher schon wusste, okay, es ist wahrscheinlich nicht so ganz mein Ding, aber ich habe trotzdem was dazu zu sagen. Also ja, jüngstes Beispiel ist wahrscheinlich Deadpool und Wolverine. Da war mir schon vorher klar, dass das wahrscheinlich jetzt nicht für mich der Jahrhundertfilm wird. Und ich habe trotzdem eine Folge gemacht, ja, und habe den ja auch nicht so abgefeiert. Aber das ist halt wirklich sehr selten. Das ist dann wirklich fast schon therapeutisch so, ich habe Redebedarf. Und ja, auch wenn es nur ein einseitiges Gespräch in dem Sinne ist. Genau, das mal vorneweg zum Stand der Dinge dieses Podcasts. Also es geht nach wie vor weiter. Ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Aber es gibt einfach, ja, manchmal nicht die Gelegenheit, das zu gucken, was ich gucken will. Oder, und das ist das andere Szenario auch, und das ist zum Beispiel ein Running Gag mit Christopher Nolan-Filmen. Das sind immer Filme, die ich jedes Mal gucke. Also ich verpasse die seit langer Zeit nicht mehr. Auch im Kino sehe ich die jedes Mal. Aber es sind selten Filme, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt Redebedarf und ich habe was auch weiterzugeben oder habe einen Take dazu, der vielleicht für irgendwen interessant ist. Und das ist schon für mich immer das Minimum. Ich muss selber das Gefühl haben, ach, das könnte ja theoretisch interessant sein, was ich dazu zu sagen habe. Oder ich habe da vielleicht eine unterhaltsame Idee, über den Film zu sprechen. Sowas, so mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch mal ein bisschen reingeholt in den Thought-Process, warum ich zu manchen Sachen Folgen mache und zu manchen Sachen nicht. Weil zu den Nolan-Filmen wurde ich immer wieder gefragt. Also da gab es immer wieder den Fall, dass ich gefragt wurde, ja, wieso machst du jetzt keine zu, ich glaube damals Tenet wurde ich auch gefragt, warum gibt es da keine Review zu, warum gibt es keine zu Oppenheimer, weil es oft Filme sind, wo ich einfach nicht so viel zu sagen habe, wo ich mir nicht selber irgendwie denke, das haben doch jetzt schon 1000 andere Leute gesagt. Das liegt sicher auch damit, hängt sicher auch damit zusammen, dass es sehr mainstreamige Filme mittlerweile sind und Filme sind, die wirklich von Gott und die Welt besprochen werden und dementsprechend begegnen mir auch die ganzen Takes und die ganzen Meinungen zu diesen Filmen deutlich eher und dadurch habe ich vielleicht auch dann wiederum eher das Gefühl, ja, das haben doch jetzt schon 15 andere Leute gesagt oder deutlich mehr eher. Und vielleicht habe ich das mit manchen Filmen einfach weniger, weil sie weniger krass im Mainstream besprochen werden. In der jeweiligen Filmbubble natürlich dann trotzdem noch. Aber ja, irgendwie ändert das meine Motivation, eine Folge zu machen. Genau. Das alles mal vorweg. Fast 5 Minuten schon läuft diese Folge und wir haben noch nicht über den eigentlichen Film gesprochen, um den es heute gehen soll. Und zwar The Substance. Ein Film, der tatsächlich hier und da kontrovers besprochen wurde, aber eben eher in so der Filmbubble. Alle Leute, die wirklich hinter Filmen her sind und sich mit dem Thema beschäftigen, die haben da keinen Weg drumherum gefunden. Dem Mainstream wurde es vielleicht eher bekannt, weil er, ja, weil das Filmfestival in Cannes wird ja auch in den breiten Medien immer mal hier und da ein bisschen kurz besprochen und da kann es gut sein, dass so ein Film mal kurz erwähnt wird, weil er dort eben auch aufgeführt wurde. The Substance ist ein Horrorfilm, ganz grundsätzlich mal vom Genre her. Also wer da raus ist, verständlich, ist nicht für jeden was, aber natürlich ein Genre, das sich vor allem in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, immer mehr kreativer entwickelt und ja, das war jetzt kein guter deutscher Satz, aber das immer mehr kreative Projekte hervorbringt. Also ist zumindest mein Eindruck. Es gab immer wieder kreative Horrorfilme, seit es dieses Genre gibt. Da habe ich mich viel mit beschäftigt. Also ist nicht so, dass es jetzt erst gut ist oder sowas. Aber es gab früher doch in der Masse eher billig produzierte Horrorfilme und damit ging meistens ein wenig die Qualität einher. Nicht immer, aber gerade wenn es so schnell wegproduziert wurde, ganz klassisch natürlich diese Creature-Horror-Sachen, die man noch aus Urzeiten kennt, so in den, wo alles noch schön schwarz-weiß war, mit Werwölfen, Vampiren etc. Und das war natürlich meistens eher ein bisschen schnell wegproduziert, nicht alles davon natürlich, aber ja, dadurch hat Horror auch generell so ein bisschen diesen Stempel bekommen von, es ist ein bisschen billig oder es ist irgendwie nicht die höchste Qualität von Film. Und da bin ich ja schon lange ein Gegner von und vor allem eben für mich persönlich in den letzten, ja, ich würde jetzt mittlerweile sagen, echt fast schon 10 Jahren, vielleicht nicht ganz, gibt es wirklich, wirklich kreative, tolle Horrorfilme, die vor allem auch sehr in eine psychologische Richtung gehen. Und das mag ich sehr, sehr gern. Ich mag auch diese sehr gesellschaftskritischen Horrorfilme, die das ja irgendwie kreativ aufgreifen und es dann aber in einem fantastischen Setting verhandeln. Und insofern hatte ich von The Substance gehört, um mal wieder zum Film zurückzukommen. Denn worum geht The Substance? The Substance ist ein Film, der spielt, sag ich mal, theoretisch in der Neuzeit, auch wenn sich das Ganze nicht so richtig wie unsere Welt anfühlt. Denn das Ganze ist auch sehr klar eine Satire. Also hier wird sehr, sehr viel aufs Korn genommen. Und allem voran, würde man jetzt mal rein, was die Synopsis angeht, annehmen, sind es Schönheitsideale in unserer modernen Gesellschaft. Vor allem im medialen Bereich, in der Medienbranche. Und da vor allem Schönheitsideale natürlich von Frauen oder weiblich gelesenen Personen. Also das ist ja jetzt kein Geheimnis oder ein moderner neuer Take, dass es generell schon so ist, vor allem im großen Mainstream Hollywood, Frauen ab einer gewissen Altersgruppe finden in den Medien deutlich weniger statt. Und wenn sie stattfinden, dann werden sie relativ schnell nur noch in eine ganz bestimmte Art von Richtung Rolle gecastet. Also es gibt so das Klischee von, okay, sobald eine Frau 40 wird, ist es schon vorbei. Das würde ich sagen, ändert sich immer mehr. Ganz so extrem ist es heute nicht mehr oder zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Also es gibt ja viele Frauen, würde ich sagen, mittlerweile, die diese spezielle, blöde, stumpfe Altersgrenze 40 überschreiten und trotzdem noch auch in Filmen zum Beispiel als begehrenswert dargestellt werden, als schön dargestellt werden und auch als schön und begehrenswerte Personen innerhalb der Story stattfinden. Also das jetzt mal rein vom Äußerlichen gesprochen, dass da diese Grenze von 40 nicht mehr unbedingt entscheidend ist, hilft vielleicht auch, dass man in Hollywood mit Schönheitsoperationen mittlerweile das Alter gut kaschieren kann. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, tut sich da was, aber trotzdem dieses Klischee besteht und das ist schon auch immer noch real. Wenn man sich die Masse an Produktionen anschaut und sich dann anguckt, welche weiblichen Darsteller sind da drin und wie sehen diese Darsteller aus, vielleicht mal aus einer Mainstream-Schönheitskategorie gelesen und spielt das überhaupt eine Rolle, wie die aussehen eigentlich im Film, weil das tut es ja meistens offiziell nicht, aber Schauspieler an sich sind ja meistens attraktive oder jetzt mal Mainstream gelesen attraktive Menschen und da gibt es aber bei Männern schon noch mehr Nuancen, deutlich mehr, also da kann man auch eben muss nicht im klassischen Sinne vielleicht schön sein und hat trotzdem eine sehr aktive, erfolgreiche Karriere. Und das gibt es auch bei Frauen, aber ich würde in meiner subjektiven Wahrnehmung schon sagen, bei Frauen, wenn sie nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, dann ist ihr Casting schon ein bisschen eingeschränkter in der Art, was für Rollen sie kriegen. Und bei Männern ist es weniger strikt, würde ich schon, ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist alles mal vorne weggeschickt, denn dieser Film dreht sich ein Stück weit darum. Unsere Hauptfigur in diesem Film, es ist natürlich, wie gesagt, ein Horrorfilm, es ist ein fiktiver Film, aber das ist schon ein klares Thema. Es geht um Sexualität der Frau, Schönheit der Frau und wie sie im Mainstream-Media stattfinden darf oder eben auch nicht oder wie sie sein sollte. Unsere Hauptfigur ist Elizabeth Sparkle, also auch schon der Name hier, Sparkle, glänzend, glitzernd. Also man merkt sehr schnell dieser Film, also wirklich in dem ersten Frame schon, wenn dieser Name zu sehen ist auf einem Hollywood Walk of Fame Stern, war mir schon klar, okay, das ist hier schon, es wird hier schon mit einem breiten Pinsel gemalt, wenn man die Hauptfigur, um die es geht, wenn die schon Sparkle mit Nachnamen heißt oder halt zumindest ist ihr Künstlername. Elizabeth Sparkle, gespielt von Demi Moore, eine, ja, früher mal eine, würde ich sagen, fast schon Ikone des klassischen 2000er, 90er Kinos. Demi Moore in Eine Frage der Ehre zum Beispiel vor langer Zeit. Ghost, Eine Nachricht von Sam oder auch Ein unmoralisches Angebot. Also es gibt eine ganze Ära, wo Demi Moore extrem erfolgreich war, viele Filme gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weil das, warum sie in dieser Rolle hier gecastet wurde. Denn sie gilt als eine schöne Frau, auf jeden Fall im kommerziellen Sinne. Hat sie damals auf jeden Fall gegolten als sehr attraktiv und würde ich ihr persönlich jetzt auch nicht absprechen. Und ja, jetzt ist aber Demi Moore eben klassisches Beispiel für dieses Hollywood, wo eine Person immer weniger stattfindet. Und dann ist natürlich, kann es auch andere Gründe geben, vielleicht ist die Art von Rolle, die sie verkörpert hat, nicht mehr so gefragt oder ihr Schauspiel kommt heute nicht mehr so gut an, keine Ahnung. Es gibt da schon noch mehr Faktoren, aber man kann schon im klassischen Sinne sagen, Demi Moore, eine attraktive Person Hollywoods, die früher sehr, sehr viel mehr stattgefunden hat, als sie eben jünger war. Und jetzt, wo sie so eine gewisse Altersgrenze überschritten hat, ich glaube, Demi Moore ist tatsächlich schon knapp 60. Oh Gott, ich will der Frau jetzt nicht komplett Unrecht tun, aber ich glaube, und sie sieht nicht wie 60 aus, das kann man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, da muss man immer so sagen, es sind ja auch keine normalen Menschen, es sind Hollywood-Leute mit Personal Trainer und etc. Vielen, vielen Möglichkeiten an ihrem Äußeren was zu machen. Aber ja, Demi Moore, würde ich sagen, sieht heute gut aus auf jeden Fall, aber in Hollywood findet sie einfach super wenig noch statt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Demi Moore bewusst in einem Film gesehen habe. Sie macht immer noch Sachen, aber es sind nicht mehr oder sehr selten nur noch die großen Mainstream-Geschichten. Also eben, deswegen die Beispiele, die ich jetzt alle genannt habe, die Filme, das sind die Filme, wo ich sage, dafür ist sie bekannt. Und da aus diesen Filmen kennt man sie auch auf jeden Fall. Und diese Filme sind alle lange her. Also die Filme, wo Demi Moore die Hauptattraktion im Film war, der Main Cast, wirklich die Protagonistin, da im AAA, sage ich mal, Bereich der Filme zu gucken, also die absolut größten Hollywood-Produktionen, da fällt mir nichts in jüngster Zeit ein, wo sie von Relevanz war. Und das, wie gesagt, das kann man allen möglichen Sachen zuschreiben, da gibt es sicher auch persönliche Gründe, kann alles mit reinspielen, aber man kann, also sie steht schon beispielhaft sehr gut dafür, dass Frauen ab einer gewissen Altersgruppe einfach in Hollywood in Hauptrollen nur noch wenig stattfinden oder weniger. Dann dürfen sie erst wieder, wenn sie deutlich älter sind und auch danach aussehen, dann gibt es diese Nische wieder, dann können sie wieder als Oma- und Opa-Rolle, blöd gesagt, wieder stattfinden. Aber auch das sind halt selten dann die Hauptfiguren, denn generell wird in Hollywood wird selten werden Filme gemacht über ältere Personen, die im Fokus stehen. Das ist einfach was, was selten ist. Und wenn, dann ist es automatisch immer mit Krankheit bedingt oder bezogen. Also dann geht es meistens auch schon um den Verfall des älteren Menschen. Also es ist halt nie, also Alter wird dann automatisch auch verhandelt im Film und meistens dann nicht unbedingt im Positiven. Und das alles sind Dinge, die hier in diesem Film drin sein könnten und mit denen ich ein Stück weit, sage ich, auch gerechnet habe, weil ich vorab nur gehört hatte, hey, das ist ein Horrorfilm, der Film ist auch teilweise grotesk, also ein bisschen krass in seiner Brutalität oder in seinem Ekel, das hatte ich vorab gehört und eben das grundsätzliche Thema Fitness, Jugend, Schönheitswahn, vor allem bei Frauen. Das waren die drei Sachen, die ich vorher wusste und eben, hey, Cannes Filmfestival wurde da teilweise gefeiert, also könnte kontrovers sein, könnte aber dementsprechend auch kreativ und eigen sein. Und ja, das alles habe ich vorher gehört. Worum geht es jetzt eigentlich wirklich? Ich habe, glaube ich, das schon dreimal versucht zu sagen. Elizabeth Sparkle von Demi Moore gespielt ist eben eine Fitness- oder eine Fernseh-Ikone in diesem ja leicht satirisch fiktiven Amerika der Neuzeit. Sie macht so Fitness-Shows, also so klassisch dieses Aerobic-mäßige. Sie steht vor der Kamera und ja, leitet die Zuschauer an, was für Übungen man machen soll. Das generell fühlt sich schon in dem Moment ein bisschen natürlich nicht mehr so ganz zeitaktuell an, also diese Zeit der Fitness-Host-Performer im Fernsehen, im Linearen, das mag es immer noch geben, aber also im Film wird sie halt dargestellt als absolut große Ikone und als unfassbar erfolgreich und die Menschen erkennen sie auf der Straße überall und das würde ich sagen, wäre heute nicht mehr unbedingt so. Das ist einfach nicht mehr ganz die Realität, in der wir leben. Das alles hat sich ins Internet verlagert. Da gibt es das sicher auch, aber das sind dann auch nischigere Persönlichkeiten. Die können dann trotzdem unfassbar erfolgreich sein, aber der Mainstream erlebt sie eben nicht mehr, sondern die erleben sie die Menschen, die sich eh damit beschäftigen. Also ich würde auf der Straße vielleicht die ein, zwei Fitness-YouTuber erkennen, von denen ich schon mal Videos mir angeschaut habe. Dann wüsste ich vielleicht, wer das ist, wenn ich die auf der Straße sehen würde, aber niemand anders würde die erkennen, wenn man sich nicht aktiv schon ihre Videos angeschaut hat. Und das war ja immer der springende Punkt beim TV. Es erreicht potenziell jeden. Man muss sich nicht explizit wirklich so mit der Thematik beschäftigen und wird trotzdem darauf stoßen, weil es eben einfach in einem linear vorgeschriebenen Programm ja, stattfindet. Und ja, Elizabeth Sparkle ist da unfassbar erfolgreich scheinbar. Und ja, jetzt eben ist ihr Stern aber am Sinken. Das ist ganz zu Beginn des Films relativ schnell klar. Der Producer der Show, der auch eben ja einfach so ein bisschen, ja, so der Schablonenbösewicht, sag ich mal, ist in diesem Film. So derjenige, der dafür steht, für diese Gesellschaft, die ja Frauen, wenn sie nicht mehr dem Ideal entsprechen, das diese Medienbranche vorgibt, ja, der ist der Bösewicht, der das dann umsetzt, dass solche Frauen nicht mehr stattfinden. Dieser wird gespielt von Dennis Quaid. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, was sein Rollenname ist. Also er ist auch wirklich nur eine Schablone. Also wir erleben ihn in keiner privaten Situation. Ich glaube, er hat 5 oder 6 Szenen im Film und in jeder Szene ist er einfach bis auf die 12 aufgedreht. Einfach das Klischee des schmierigen, ekligen Producer-Typs. Natürlich auch in dem Sinne auch wichtig, dass er auf jeden Fall ein Mann ist. Also er verkörpert genau dieses Klischee. Und ja, ganz zu Beginn bekommen wir ein Telefonat von ihm mit, wo er darüber spricht, dass ja, Elizabeth Sparkle ist jetzt abgeschrieben, die wird jetzt abgesetzt und wir brauchen was Neues, Junges, Geiles, keine Ahnung, wie es. Also er formuliert das so relativ explizit. Und ja, das ist natürlich für Elizabeth ja relativ bitter. Sie kann damit schlecht umgehen. Wir kriegen da nicht so viel von ihren inneren Gedanken wirklich mit. Wir sehen das so in Demi Moores Schauspiel ein Stück weit. Sie guckt sich oft im Spiegel an und hat dann einen sehr bewertenden Blick für sich übrig. Und eine gewisse grundsätzliche Traurigkeit oder Enttäuschung kommt auf jeden Fall auch mit rüber. Aber es wird jetzt nicht groß in Dialogen mit anderen Personen oder in Monologen, die wir hören, wird das nicht groß thematisiert. Aber es ist eben so breit und so eindeutig erklärt, dass uns schon klar ist, dass sie das nicht geil findet und sie das nicht so super findet, dass sie jetzt offiziell nicht mehr zur jungen, tollen, sexy Garde gehört. Und dann denkt sie sich, ja, ich muss jetzt irgendwas machen. Wir kriegen die richtige Verzweiflung, finde ich, nicht mit. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt für mich am Anfang. Man hätte vielleicht ein bisschen stärker herausarbeiten können, dass sie das wirklich trifft und dass sie vielleicht auf verschiedene Art und Weisen versucht, immer noch stattzufinden oder möglich zu sein. Aber im Film wird das alles darauf runterreduziert, dass sie einfach ein bisschen traurig ist. Und dann relativ schnell, nachdem sie einen Autounfall zu Beginn hat, bei dem ihr aber nicht wirklich was passiert, da wird ihr dann von einem ja, Assistenzarzt oder so, wird ihr ein USB-Stick zugesteckt, einfach heimlich. Auf dem steht drauf The Substance. Und ja, sie probiert diesen USB-Stick zu Hause aus, sieht darauf ein Video, das erklärt, hey, es gibt eine Substanz, wenn du die nimmst, dann erschaffst du eine bessere Version von dir selbst. Und ja, das im Grunde ist das, bleibt das Video da sehr abstrakt, was das genau bedeuten soll. Ich glaube, es wird anhand von Knete erklärt. So zwei Bälle, ein Ball, Knete wird einfach in zwei gerissen und der neue Ball, der aus dem alten rausgerissen wurde, wird schön rund gemacht und der alte Ball ist halt ein bisschen demoliert und nicht ganz so schön rund. Also man macht aus sich selbst eine bessere, schönere Version. Und ja, scheinbar gibt es da irgendwas dafür, irgendein Mittel. Aber mehr wird nicht klar und Elizabeth ist da aber scheinbar so verzweifelt sofort und so ja in diesem System auch gefangen, in dem sie eben lebt oder aufgewachsen ist, von wegen, hey, du musst alles dafür tun, stattzufinden, schön zu sein, etc. Das alles lese ich in sie rein, das wird im Film jetzt nicht explizit buchstabiert, muss es auch nicht, aber wie gesagt, mir hätte, und das ist schon so ein klarer Kritikpunkt, mir hätte ein bisschen mehr Insight in Elizabeths Gedankenwelt schon gefallen, weil sie bleibt da halt genau auch wie ihr ihr Gegenspieler im weitesten Sinne, dieser Producer Dennis Quaid, verkörpert den ja. Genau wie der bleibt sie halt auch ein bisschen schablonenhaft. Sie bleibt einfach die hübsche Frau, die jetzt offiziell nicht mehr als hübsch genug gilt. Und jetzt, ja, tut sie alles, um dieser Norm doch noch gerecht zu werden, egal, kostet es, was es wolle. Also, langer Rede, kurzer Sinn, sie bestellt The Substance, dieses Produkt, muss das dann an einem zwielichtigen Ort abholen. In so Schließfächern ist das Zeug drin. Und ab hier geht auch so ein bisschen der Body-Horror los. Also muss man auch ein bisschen hier klarer Disclaimer für Leute, die, für die das schon schwer ist, das zu hören. Aber vor allem natürlich für die, die es schwer ist, das dann zu sehen. Also der Film wird dann hier und da explizit in seiner ja, Darstellung. Und manche Sachen davon können für manche Leute sehr eklig sein. Ab einem gewissen Punkt wird es für alle, glaube ich, eklig. Also auch für mich auf jeden Fall. Also ich glaube, wer dann sagt, ja, das finde ich jetzt super normal, das glaube ich, sagt, glaube ich, keiner mehr ab einem gewissen Punkt in dem Film, aber am Anfang könnte man noch sagen, ja, das sind jetzt theoretisch noch Eingriffe, die gibt es in der echten Welt, nur halt aus anderen Gründen. Also worauf es hinausläuft, ist dieses Kit, was sie bekommt, dieses Starter-Kit von diesem Produkt, The Substance. Sie muss sich einmal eine Injektion geben, ein einziges Mal. Und dann, ja, wird sie im Grunde ohnmächtig, fällt auf den Boden in ihrem Badezimmer und aus ihrem Rücken heraus schlüpft ein zweiter Mensch. Und ab da kann man schon mal ganz klar sagen, das ist natürlich ein Horrorfilm, es ist extrem satirisch und sehr fantastisch, weil es natürlich keinen wirklichen Sinn ergibt, wie sollte sich da, welche Substanz sollte innerhalb von kürzester Zeit aus einem anderen Menschen einen vollwertig großen weiteren Menschen gebären? Heißt das dann, in dem anderen sind auch gar keine Organe mehr drin? Also auch all das erklärt der Film nicht und das muss er, finde ich, auch gar nicht. Es ist einfach klassisches Body-Horror. Es ist völlig over the top, völlig insane. Und das fand ich soweit auch noch unterhaltsam. Dachte mir so, ja, okay, ich bin noch dabei, gucken wir mal. Und diese neue Version von Demi Moore sieht auch nicht aus wie sie. Das fand ich zum Beispiel auch echt positiv. In manch anderem Film hätte man vielleicht so mit Visual Effects und was nicht alles versucht, sie genauso aussehen zu lassen wie die andere. Das wäre super weird gewesen, weil es natürlich technologisch wieder nicht richtig funktioniert hätte. Diese neue Version von Demi Moore, ihr besseres Selbst, wird gespielt von Margaret Qualley. Margaret Qualley kennt man vielleicht, also ich zumindest kenne sie in den letzten Jahren aus ein paar Sachen und zwar vor allem aus den Filmen von Yorgos Lanthimos, den habe ich ja dieses Jahr allein schon zweimal besprochen mit Poor Things und Kinds of Kindness. Da hat sie in beiden Filmen eine kleinere Nebenrolle und ja, jetzt hier ist sie aber front und center mit dabei als zweite Hauptrolle neben Demi Moore und sie nennt sich selbst dann Sue und Sue ist ja so die bessere Version von Demi Moore. Sie bewirbt sich dann für die Nachfolgerrolle von Elizabeth Sparkle, also sie will diese neue Fitnessshow im Fernsehen übernehmen. Alle sind auch sofort von ihr begeistert. Und ja, was der Film oder was auch vor allem diese Hersteller dieser Substanz im Film immer wieder klar gemacht haben, ist aber, Sue und Elizabeth sind eine und dieselbe Person trotzdem noch. Also sie sind eins, sie sind nicht dieselbe Person, aber sie sind in einer symbiotischen Beziehung. Also sie sind nicht voneinander unabhängig und das läuft so in dem Film ab, dass alle 7 Tage müssen diese beiden Personen switchen. Also im Sinne von, während Elizabeth, also als Sue geboren wird aus Elizabeth heraus, ist Elizabeth komplett fertig. Also ich meine, aus ihrem Rücken ist gerade ein Mensch rausgeklettert. Sie liegt bewusstlos am Boden, rührt sich nicht mehr. Und dann haben die Leute von The Substance eine Nahrung mitgegeben, so eine Flüssignahrung. Die wird ihr injiziert von Sue dann. Sue weiß also scheinbar auch, was sie tun soll. Das ist eben so ein Stück weit das, was auch der Film ein bisschen schwammig lässt. Inwiefern sind die beiden vom Kopf her dann doch verbunden? Das bleibt so ein bisschen vage, weil irgendwie weiß Sue instinktiv total, was sie machen muss, um Elizabeth am Leben zu erhalten. Aber Elizabeth ist in dem Sinne nur noch eine leere Hülle. Sie liegt da nur noch rum, sie kann nicht mehr reden, sie ist nicht bei Bewusstsein. Und Sue kann dann 7 Tage tun, was sie will. Sie muss sich jeden Tag eine Injektion geben von einer Flüssigkeit, die sie aus dem, ja, im Grunde Rückenmark von Elizabeth rauszieht. Aber nach 7 Tagen darf sie nicht weiter diese Flüssigkeit entziehen, sondern muss sich dann selber an den Tropf hängen und dann wird Elizabeth automatisch wieder wach. Dann ist Elizabeth wieder 7 Tage aktiv. Gott sei Dank ist Sue so nett und näht ihr den Rücken vorher zu. Aber ansonsten gehen die beiden Frauen miteinander auch nicht sehr behutsam um. Sie benutzen sich beide wirklich wie Gegenstände. Das fand ich auch einen interessanten Punkt, dass der Film das so subtil mitlaufen lässt, dass keine von beiden je auf die Idee kommt, die andere in eine bequeme Lage zu bringen, während sie da bewusstlos rumliegen. Sie lassen sich einfach nackt und bewusstlos auf dem kalten Badezimmerboden jeweils liegen, auch wenn sie mehrmals wechseln. Also sie werden mehrmals in diesem Film wechseln. Und die jeweils andere kommt nie auf die Idee zu sagen, ja, okay, also ich liege ja scheinbar auch hier 7 Tage einfach nur rum. Vielleicht wäre es nett, die andere Person irgendwie, also in irgendeiner Form nicht wie ein Produkt oder ein Gegenstand zu behandeln, sondern wie einen Menschen noch. Und das finde ich, ist, wo der Film die besten satirischen Untertöne hat, weil er das nicht explizit sagen muss, aber uns das einfach visuell präsentiert wird und uns klar wird, dass das irgendwie sehr, sehr abgefuckt ist, wie die beide miteinander umgehen. Also, dass die sich einfach nicht wie Menschen behandeln, die vielleicht hilfsbedürftig wären, wenn sie da bewusstlos rumliegen. Genau, aber im Grunde ist das der Plot. Also, Sue ist jetzt diese neue Version von Elizabeth. Die beiden sind irgendwie zwei unabhängige Organismen, rein gedanklich scheinbar, aber sie sind voneinander abhängig. Sie müssen alle 7 Tage wechseln. Sie müssen sich immer gegenseitig ernähren. Und nur so funktioniert das dann weiterhin. Und das Ganze geht natürlich dann irgendwann ein Stück weit schief, als Sue, die jüngere Version, so ein bisschen gierig wird und einen Abend ein bisschen länger aktiv bleiben will, obwohl die 7 Tage um sind. Und dafür entzieht sie Elizabeth eine Dosis mehr, als sie sollte, aus dem Rückenmark. Und das hat bei Elizabeth automatisch Folgen. Alles, was Sue aus Elizabeth rausnimmt, kann bei Elizabeth, also was sie zu viel rausnimmt, kann bei Elizabeth nicht neu ersetzt werden. Das äußert sich eben bei diesem ersten Mal, als Sue eine Portion zu viel Rückenmark entzieht, sagen wir mal, wacht Elizabeth am nächsten Tag dann endlich auf und einer ihrer Finger ist ganz alt und verknöchert und übertrieben gealtert. Also nur dieser eine Finger. Sie holt sich dann auch immer wieder Feedback per Telefon von den Leuten von The Substance und die sagen, ja, nee, das ist so. Also sie müssen die Balance respektieren. Sie sind ja eh ein und dieselbe Person im Grunde. Sie sind eins, also sie müssen es einfach hinkriegen, dass beide Parteien die Balance respektieren, dass jeder diese 7 Tage einhält und dann ist alles gut. Dieser Finger, der jetzt im Arsch ist, der bleibt jetzt so, den können wir nicht mehr retten, aber wenn das jetzt ab jetzt besser läuft und sie die Balance beide respektieren, dann sollte es keine weiteren Probleme geben. Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich wird das so nicht laufen und Sue wird immer gieriger und will auch nicht mehr diesen Körper tauschen und gleichzeitig ist Elizabeth dann böse auf die Sue und ist neidisch auf deren, ja, junges Sex-Appeal, das im Mainstream ankommt. Und ja, darum geht es im Grunde, dass diese beiden Frauen auch irgendwo gegeneinander arbeiten, obwohl sie voneinander absolut abhängig sind. Und mehr sage ich jetzt mal nicht dazu, wie das weitergeht, aber man kann auf jeden Fall sagen, das ist ein Horrorfilm und das ist vor allem ein Body-Horrorfilm. Also dieser Film hat ja, wie gesagt, schon diese Sache mit dem Rückenmark. Also das wird mit einer langen Spritze wird da aus dem Rückenmark eine Flüssigkeit entzogen. Das sehen wir immer alles. Das ist nicht so, dass das, was ich hier beschreibe, impliziert nur wird. Das seht ihr. Das ist alles schon hier und da für manche Leute grenzwertig und eklig. Aber glaubt mir, das ist nur der Anfang. Also es wird viel, viel extremer in diesem Film. Das erst gegen Ende hin vor allem. Aber wenn es dann heftig wird, dann wird es auch richtig heftig und sehr, sehr eklig. Und das ist sich auf jeden Fall nicht für jeden was. Ich fand es auch grenzwertig, aber es war für mich noch so, keine Ahnung, ich kann mich da mittlerweile bei Body Horror relativ gut distanzieren, weil ich mir immer in solchen Situationen, die mir zu eklig werden, kann ich mir recht gut in Erinnerung rufen, also ich fange dann an, technisch darüber nachzudenken, über diesen Moment und kann dadurch so ein bisschen mich schützen vor, boah, mir wird es gerade zu widerlich. Also dann überlege ich, keine Ahnung, ach, wie haben sie denn da die Fake-Haut hinbekommen? Das sieht ja schon echt wirklich aus wie echte Haut. Das ist ja wieder. Also ich kann dann so ein bisschen über das Filmtechnische nachdenken und kann dadurch so ein bisschen mich dann auch von distanzieren, wenn ich merke, es wird zu krass. Genau, also das vorneweg, wenn ihr da sensibel seid mit Blut, Körperflüssigkeiten, mit ekligen, grotesken, abartigen Sachen, die mit menschlichen Körpern gemacht werden können, dann ist das nichts für euch. Wenn ihr das nicht, also da müsst ihr ein bisschen hartgesotten sein. Ich würde sagen, das Minimum, was ihr okay finden müsstet, ist sowas wie The Thing, wenn man das kennt. Ist ja so ein Klassiker, ich glaube, ist das 80er? Ich glaube schon 80er mit Kurt Russell, wo eben ein außerirdisches Wesen eine Gruppe von Forschern angreift und dieses außerirdische Wesen übernimmt Körper und verändert diese Körper aber auf ganz abartige Art und Weise. Und damit sollte man klarkommen. Wenn man sagt, okay, das packe ich, dann ist man mit The Substance, sollte man eigentlich auch hinkriegen. Also es wird nicht so viel krasser, es ist nur ein bisschen realistischer, weil eben bei dem anderen geht es immer um einen Alien und das hat automatisch eine gewisse Distanzierung und dann ist dadurch ist der Body-Horror ein bisschen abstrakter meistens. Hier ist er zum Großteil näher dran am echten Menschen und das macht Body-Horror für mich zumindest immer deutlich ekliger. Wenn er sich nicht so stark entfremdet, vom normalen menschlichen Körper, sondern nur ja, nur so ein Stück weit, sodass man sagt, ja, ich erkenne das noch alles und wo das eigentlich mal hingehört hat an der Stelle. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so geil. Aber ist gleichzeitig natürlich ein Teil des Films, der künstlerisch sehr gut gemacht ist. Das muss ich sagen. Also hier gehen auf jeden Fall Props raus an die Leute, die diese Sachen kreiert haben, an die Maskenbilder, an die, ja, Puppenkonstrukteure, muss man fast sagen. Also gerade bei Body Horror, wenn es eben nicht irgendwelche visuellen Effekte nur sind, sondern echte praktischen Dinge, diese Practical Effects wurden von diesem Team wirklich gut umgesetzt, wirklich toll. Also da sind manche Sachen wirklich lächerlich widerlich aus, aber im positiven Sinne. Und das kann bei Body Horror auch manchmal einfach ein bisschen Spaß machen, wenn es so absurd, abartig aussieht, dass man sagt, es ist einfach irre, wer sich das ausgedacht hat, dieses Design. Und wenn man damit Spaß hat, dann hat man da auch mit In the Substance Spaß. Aber eben, es, also wenn es kommt, dann sehr heftig, aber es ist nicht ein Film, der dauerhaft so ist. Also er hat so seine Momente, wo der so in die Richtung sehr abdriftet, aber er schwankt da sehr in seinem Ton. Also es ist kein dauerhafter Body-Horror-Film, was ich persönlich angenehm finde. Aber ja, großer Kritikpunkt, den ich jetzt mal an der Stelle äußern muss, ist, der Body-Horror in diesem Horrorfilm ist nicht so gut in die Handlung eingewoben. Und das klingt ein bisschen lächerlich oder ein bisschen schwer nachvollziehbar, wenn man sagt, es geht hier die ganze Zeit um menschliche Schönheitsideale. Hey, und dann Body-Horror, das passt doch wie Arsch auf Eimer, jetzt mal ganz grob gesprochen. Ja, aber dieser Film entscheidet sich zu spät, das als Element zu nutzen und diesen Body-Horror voll aufzudrehen. Im Grunde, wenn dieser Film damit loslegt, so richtig krass, ist dieser Film eigentlich für mich, rein was die Geschichte angeht, zu Ende erzählt. Also dieser Film dauert auch ein gutes Stück zu lang, finde ich. Er dauert 2 Stunden, 15 Minuten, glaube ich. Und ich finde, er hätte es nicht gebraucht. Die Geschichte ist eigentlich echt simpel. Es ist einfach diese Frau, die abgesetzt wird, die nicht mehr stattfindet gesellschaftlich. Das kann sie schlecht verkraften, das findet sie scheiße und die Gesellschaft ist auch scheiße zu ihr. Deswegen nimmt sie diese Substanz, dann wächst diese andere Person aus ihr heraus und diese Person ist jung und frisch und toll und was nicht alles. Und ja, ist auch unvernünftig und so nutzen sich diese beiden Frauen gegenseitig ein Stück weit aus. Aber ja, spielen gegen, sollten im Grunde zusammenarbeiten, aber spielen gegeneinander. Und im Grunde ist das der Plot des Films. Und dafür braucht man nicht über 2 Stunden, finde ich. Das verstehe ich nicht so ganz, was Coralie Vajar hier gemacht hat. Ich habe einen anderen Film von ihr vorher schon gesehen, und zwar Revenge. Und das war auch ein Film, der sehr, sehr eklig und brutal war. Also das scheint generell so ein bisschen ihr Ding zu sein. Sie schreckt da wirklich nicht zurück. Ich finde es nämlich auch an der Stelle eigentlich super interessant, dass es eine weibliche Filmemacherin ist, weil es um ein Thema geht, wo man einfach als Frau nochmal einen anderen Zugang hat als Mann. Würde ich schon sagen, dass sie da als aus ihrer persönlichen Erfahrung vielleicht oder aus Erfahrungen aus ihrem Umfeld ein bisschen was anderes noch mit reinbringen könnte in diesen Film. Und ich sehe das leider nicht so richtig so. Also der Film ist sehr, sehr heftig und sehr eklig. Also da stellt sie sich in eine Reihe mit einem David Cronenberg und seinem Body Horror. Aber was inhaltlich und was Nuancen und Satire angeht, finde ich tatsächlich, dass sie hier, ja, das alles ein bisschen sehr stumpf erzählt und die Satire sehr oberflächlich bleibt. Und dadurch, dass es so oberflächlich bleibt und auch die Figuren zum Beispiel sehr, sehr überzeichnet sind, also Dennis Quaid als dieser Producer ist ein völliges Klischee in jeder Hinsicht. Also er ist wirklich jedes Klischee, was man sich ausdenken kann, passt bei ihm. Und er ist keine echte Figur, kein echter Charakter. Und wir erleben auch nicht so eine realistische, echte Welt, in der wir so beobachten können, oh, guck mal, wie despektierlich oder wie, ja, eigentlich fast schon ein Stück weit menschenfeindlich ist das, wie man mit Leuten in der Fernsehbranche umgeht, nur des Schönheitswahns wegen und wie Leute dort sein müssen. Und das alles hätte ich gehofft, dass man das hier mehr reinpackt. Und da ist viel, da kann man so viel machen. Und es gibt auch andere Filme, die schon in die Richtung was gemacht haben. Aber ich dachte mir so, als Body-Horror, als Horrorfilm könnte man das halt so viel weiterspinnen und könnte sich so viel mehr trauen. Und ich finde, gemessen daran traut sich das Substance eigentlich nicht so viel narrativ. Also die Handlung selbst, die Figuren bleiben alle sehr, sehr schablonenhaft, sehr, sehr simpel gestrickt. Da hatte ich mir einfach mehr erhofft. Und das ist halt auch die Art von Horror, die ich mehr mag. Ich mag schon Horror mit vielschichtigen Figuren. Dann kann außenrum auch komplett irrer Scheiß passieren, der komplett absurd ist, wenn ich irgendwie mit diesen Figuren trotzdem connecte. Und das tue ich hier halt nicht wirklich. Also der Film hat seine unterhaltsamen, ja fast schon bizarr lustigen Momente, weil ja, diesen Teil von Body Horror hat die Regisseurin auf jeden Fall verstanden, dass das manchmal fast schon so irre und abartig ist, dass es dadurch erst unterhaltsam wird. Und ich finde auch die beiden Schauspielerinnen machen das beide gut. Also Demi Moore und auch Margaret Qualley, beide absolut solide in ihren Rollen. Ein Stück weit müssen sie sich hier auch was trauen. Fällt vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter, mit einer weiblichen Regisseurin zu arbeiten an der Stelle. Denn dieser Film ist natürlich in seiner Darstellung von Weiblichkeit sehr, sehr dem Male Gaze untergeordnet. Also das nutzt die Regisseurin hier sehr deutlich. Und der Male Gaze bezieht sich einfach darauf, dass gerade in der früheren Zeit ja Film vor allem von Männern dominiert wurde und dadurch auch der Blick, wie Frauen in Filmen dargestellt wurden. Und das hat zum einen, es gibt viele Facetten von Male Gaze, aber unter anderem natürlich dieser sexualisierte Blick darauf, dass Frauen eben zum Beispiel im Film immer schön sein müssen und begehrenswert. Und dann natürlich auch, wie zeige ich das oder wie stelle ich als Mann dar, was begehrenswert an einer Frau ist. Und da gibt es viele Negativbeispiele bis heute in unserer in der Filmlandschaft. Also Michael Bay ist ein gutes Beispiel. Also Michael Bay, wie er Megan Fox in den Transformers-Filmen zum Beispiel dargestellt hat, das ist immer sehr reduziert einfach nur noch auf ihre körperlichen Attribute. Da gibt es einfach nur noch Nahaufnahmen von dem Hintern oder der Oberweite oder den Beinen, den langen Beinen, wie sie irgendwo entlanglaufen. Das sind fast nur noch so anatomische, ja, Puzzlestücke. Und es ist gar kein echter Mensch mehr. Und Persönlichkeit an der Stelle spielt dann gar keine Rolle mehr. Und diesen Aspekt, diese Art von Male Gaze, den nutzt die Regisseurin Fajar hier auf jeden Fall sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich. Bei Sue ist es, sie macht es, glaube ich, sehr bewusst so stark, dass es auch unangenehm wird einfach, dass man sagt, boah, jetzt habe ich wirklich hier komplett bildfüllend einfach nur noch den Schritt von dieser Frau, wie sie einfach so eine Thrust-Bewegung macht, so eine Fitnessbewegung in einem super engen Fitness-Outfit. Und das ist einfach, das ist an der Stelle ganz klar einfach pornografisch. Das ist einfach nur noch sehr auf die 12, sehr extrem. Eben, also es sind auch nur noch einzelne Körperteile sichtbar. Es geht gar nicht mehr irgendwie um die Person insgesamt, sondern nur noch so, ja, hier ein Stück junge, knackige Haut, hier ein Hintern, der durch die Gegend läuft und so. Und diese Inszenierungsstrategie kann ich sehr gut nachvollziehen und ich finde, die funktioniert ein ganzes Stück weit auch und die ist auch, ja, teilweise ist die fast ekliger als der Body-Horror dann hinterher, weil es eben so völlig entmenschlicht ist und so völlig extrem und sie da auch immer wieder weiter draufhält. Aber sie unterfüttert das eben einfach nicht handlungsmäßig stark genug für mich. Also es bleibt halt bei diesen Bildern und bei einem Fernsehproducer, der sagt, oh ja, du bist so geil, du bist so toll und wir pushen dich jetzt noch mehr. Aber dabei bleibt es halt auch. Es kommt da nicht mehr so wirklich viel mehr. Diese überdrehten, unterhaltsamen Momente, die dieser Film hat, die gibt es. Die sind aber auf die gesamte, doch etwas zu hohe Laufzeit einfach zu wenige. Wer den Body Horror nun super krass liebt, kriegt den, finde ich, aber auch ein bisschen zu spät. Der kommt eigentlich erst so richtig extrem zum Tragen, wenn der Film im Grunde vorbei ist. Wenn ihr den Film guckt, wisst ihr, was ich damit meine. Also rein in der Handlung, finde ich, findet er nicht mehr wirklich statt. Und das, finde ich, ist bei Body Horror oder generell, wenn ein Film brutal, gewalttätig, eklig wird, gerade im Horror-Genre, dann ist es für mich schon immer wichtig, dass diese Brutalität, dieser Ekel, was auch immer, dass das irgendwas mit der Handlung zu tun hat oder mit unseren Charakteren irgendwas macht. Und das habe ich hier nicht so wirklich. Sondern dann, wenn dieser Body Horror kommt, dann wirkt es einfach nur noch so wie eine kleine Best-of-Runde. So, guck mal, was wir jetzt hier noch alles im Köcher haben. Ihr dachtet, es war bisher schon eklig. Ja, wartet mal ab. Der Film ist zwar jetzt eigentlich vorbei, aber wir geben euch jetzt noch mal 20 Minuten richtig abgefuckten Scheiß. Und ja, kann man machen. Aber hat mich gar nicht mehr gecatcht, muss ich echt sagen. Fand ich dann auch irgendwo langweilig und dachte mir so, ja, klar, ist jetzt super extrem, aber hat dann keine Wirkung mehr bei mir, sondern gerade auch bei Body Horror oft dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, das finde ich macht viel aus und das ist in dem Film hier gar nicht unerwartet, sondern dann, wenn es kommt, ist es sehr erwartet, weil auch generell die Handlung sehr, sehr vorhersehbar bleibt. Also der Film macht zu 95% nichts, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt so weitergeht oder dass das sich jetzt in die Richtung weiterspinnt. Sondern ab dem Zeitpunkt, wo diese beiden Frauen existieren, merkt man super schnell, okay, das geht in eine ganz bestimmte Richtung und in die Richtung geht es dann auch für die weiteren 90% der Laufzeit einfach weiter, konsequent. Und es überrascht einen halt nicht. Und das ist eigentlich ungewöhnlich bei einem Film im Body-Horror-Genre, wo man sagt, da ist Teil des Genres, ja, schocke den Zuschauer, überrasch ihn mit irgendwas Krassem. Und das macht dieser Film einfach, finde ich, zum Großteil nicht. Deswegen, ich muss wirklich sagen, im Fazit bin ich selber überrascht, wie wenig ich The Substance abgewinnen konnte. Es ist ein Film, der wirklich breit über die Gruppen, die mich interessieren im Filmbereich, eigentlich recht gefeiert wird. Und das wundert mich selber, wenn da sowas passiert. Aber es gibt immer mal wieder ein, zwei Filme im Jahr, wo das so ist, wo ich merke, nee, holt mich einfach nicht so wirklich ab. Also weder das Setting mit diesem Fitness-Show-Host im TV, das wirkt für mich einfach ein bisschen antiquiert, das wirkt nicht mehr so wirklich aktuell. Und dann frage ich mich, warum ist es das? Also was ist der Beweggrund, dass die Handlung nicht wirklich in unserer Zeit oder in unserer Welt spielt, sondern so ein bisschen in der Satire-Version? Okay, ja, weil ihr das Satire-Element noch stärker rausarbeiten wollt, okay. Aber dann ist die Satire leider dafür dann an anderen Stellen zu stumpf. Also während da andere Filme, und das ist jetzt ein sehr weirder Vergleich, aber Barbie spielt ja auch sehr klar in einer satirischen Welt ein Stück weit bei uns, aber nutzt diese erstmal stumpf etablierte Satire dann für mehr Unterhaltungswert ein Stück weit. Und das, der Film nutzt diese sehr einfache Schablone, die er etabliert, damit wir alle schon mal wissen, ah, darauf muss ich mich einstellen. Er nutzt dann aber dieses Fundament, auf das wir uns alle berufen können, weil wir es verstanden haben, nicht um wirklich kreativ weiter in andere Richtungen zu denken. Und das finde ich halt schade. Eben damit dahin hinzu kommen dann die wenig überraschenden Wendungen, die doch recht schwache Narrative, da ist wenig Plot da, die Figuren sind überzeichnet und aber auch sehr simpel dadurch und untergraben dadurch eben aber auch eigentlich diese super interessante Thematik. Also ich glaube einfach, man könnte so viel mehr machen aus dieser Thematik, weibliches Schönheitsideal in der Medienbranche, da ist sehr, sehr viel noch mehr drin und das retten auch die beiden durchaus soliden Schauspieler, Demi Moore und Margaret Qualley, beide leider nicht. Die trauen sich das hier und Demi Moore, glaube ich, hat auch wirklich Spaß. Das, glaube ich, merkt man an manchen Stellen, gerade was sie auch mit ihr so machen in Richtung Body Horror jetzt im weitesten Sinne. Ich glaube, das war lustig für sie ein Stück weit und so hat man sie auch noch nicht gesehen. Aber eben diese überdrehten und unterhaltsamen Momente sind dann einfach zu wenig auf die gesamte Zeit. Und ja, dementsprechend muss ich leider sagen, The Substance, ich hätte das sehr gerne geliebt und gefeiert und deswegen habe ich auch eine Folge dazu gemacht, weil ich mich eigentlich darauf eingestellt hatte, ich mache eine Folge dazu, weil das wird so richtig geil. Und dann empfehle ich den vielen Leuten noch, die den vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben. Und leider muss ich jetzt unterm Strich sagen, nee, leider eine der Enttäuschungen des Jahres. Es ist deswegen kein beschissener Film oder sowas, aber gemessen am Potenzial und dem, was ich hier sehe, was man hier auch so hätte machen können, wäre hier mehr drin gewesen. Die Regisseurin führt damit auch einen leichten Trend fort, den ich jetzt bei ihrem ersten Film, den ich gesehen habe, auch schon erlebt habe. Revenge war auch ein Film, der sehr brutal war, der aber trotzdem ein sehr interessantes Setup hatte, wo ich mir dachte, oh, da kann man viel mitmachen und bleibt aber dann oft sehr bei Schablonen, oft bei sehr einfachen Figuren, sehr einfachen Handlungen. Und da wünschte ich mir einfach ein bisschen mehr Komplexität, vor allem gemessen an den Themen, die sie wählt. Da wäre mehr drin. Ja, das zu The Substance. Vielen Dank natürlich wieder, dass ihr mit dabei wart bei dieser neuen Folge. Und in diesem Sinne, wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter. Ciao.